Deutschlandfunk. Das Feature. Mein Traum ist es, der altmodischste Regisseur des 21. Jahrhunderts zu werden. Alvis Ermanis, Regisseur der Tosca, Staatsoper Berlin, Herbst 2014. Ich bin da sehr dagegen, so mit der Brechstange darauf zu gehen, jetzt irgendwas zu finden, was irgendwie tagespolitisch brisant oder spannend ist. Also das ist meiner Ansicht nach führt das zu oft dazu, dass man dann ein Stück wirklich irgendwo reinquetscht und es relativ deformiert da rauskommt. Holger Potocki, für eine Puccini-Oper an den Landesbühnen Sachsen engagierter Regisseur. Man kommt sehr schnell an einen Punkt, wo man so Abzielbilder austauscht eben. Und das, was die Musik da eigentlich tut, ist auf Basis eines exotischen Bodens eigentlich Seelenräume zu öffnen und auch sehr, wenn man genau hinhört und auch die Partitur genau analysiert, teilweise ein sehr kontroverses und widersprüchliches Bild einer Frau zu zeichnen. Nadja Loschki, Regisseurin der Butterfly im Stadttheater Bielefeld. Da wir uns halt in dem Bereich experimentelles Musiktheater ausbreiten und da forschen, haben wir beschlossen, eine Garagenoper, sozusagen ein Garagenmusiktheater zu machen, welches aus verschiedenen Musikstücken, verschiedenen Opernarien, verschiedenen Texten zusammengesetzt ist, also eine Stückentwicklung mit zwei Schauspielern, zwei Sängern, zwei Performern und einem Musiker. Julia Lwowski, Regisseurin in Projekten der freien Szene. Vielleicht doch im Garagenhof? Nachdenken über Opernregie. Ein Feature von Stefan Zetnik. Berlin-Pankow. In einem U-förmig angelegten Hof mit über 100 Garagen sind Bastler am Werk, Schrauber. Über dem Hof liegt die Einflugschneise des Flughafens Tegel. Die hölzernen Doppeltüren vieler Stellplätze sind geöffnet. Man sieht alte, liebevoll restaurierte Autos und getunte Motorräder. Auch professionelle Werkstätten haben sich hier eingemietet. Ein ganzkörpertätowierter Kfz-Meister mit Sonnenbrille schraubt mit seinem Nachbarn, einem koreanischen Airbrusher, an einer blinkenden Harley herum. Deren breiten Tank ziert ein von Gothic Art inspirierter Totenkopf. Aus einer der offenen Garagen erklingt Musik, erklingt Gesang. Das Herbstlied von Felix Mendelssohn Bartholdy. Ach, wie so bald verhallet der Reigen, wandelt sich Frühling in Winterzeit. Ach, wie so bald in trauerndes Schweigen, wandelt sich alle die Fröhlichkeit. Kaum ein Text passt weniger zu dem merkwürdigen Setting dieser Szenerie. In einer Doppelgarage steht links ein Mercedes aus den 90er Jahren. Auf dem Kofferraum sitzt mit angezogenen Beinen ein älterer Schauspieler. Rechts agieren vier junge Frauen. Zwei sind Sängerinnen, eine ist Schauspielerin und eine Regisseurin, Julia Lwowski. Gemeinsam mit Franziska Kronfoth hat sie sich in der Berliner Off-Szene einen gewissen Ruf erworben. Beide entstammen der Regieausbildung der Hochschule für Musik Hans Eisler Berlin. Es ging darum, sich ein bisschen gegen die böse Männerwelt zu wappnen, als Team zu agieren, als zwei junge Frauen, die trotzdem irgendwie arbeiten wollen, die sich nicht so schnell runterbuttern von der männlichen starken Kritik in den großen, dicken Opernhäusern. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch irgendwie so einfach dieses kleine Ding machen. Einmal. Wir wollten eigentlich jede Woche eins machen. Und die erste Aktion war tatsächlich, jede Woche war eine Oper da. Ein gutes Dutzend Opern-Performance-Abende haben Lwowski und Kronfoth in den letzten 3 Jahren realisiert, mit kleinstem Budget. Meist in den Räumen einer Galerie. Ihr Unternehmen nennen sie Hauen und Stechen. An zwei, drei aufeinanderfolgenden Tagen finden die Veranstaltungen statt, werden täglich mehrfach wiederholt für ein kleines, aber hochinteressiertes und selbst für Berliner Verhältnisse unkonventionell gemischtes Publikum. Das nun geplante Stück trägt den kryptisch anmutenden Titel »Die Herzen des Oktopus«. Es ist Programmpunkt eines viertägigen Festivals unter dem Motto »Männer in Garagen«. Die künstlerische Leiterin der Berliner Sophiensäle und Veranstalterin des Festivals, Franziska Werner, erläutert die Wahl dieses Ortes. Es geht um Männerthemen, um Männerklischees und um Männerorte. Und gleichzeitig geht es natürlich genau auch dann um die Brechung von Männerklischees, Männeruniversen und dem Männerorden. Und deswegen sind natürlich bei uns auch viele Frauen, die arbeiten und die sich mit vielleicht Fantasien und Utopien und diesem erstmal männlichen Raum auseinandergesetzt haben und dann halt gucken, ob sie da Sachen noch verstärken. Was uns, glaube ich, auch so wichtig ist, ist so eine trotzdem eine Art Surrealität in der ganzen Sache zu behalten, weil wir können halt nicht behaupten, das ist jetzt ein Mann, der hat eine Garage und da werkelt er jetzt extrem drum rum, sondern das ist schon ein Kunstraum. Die Regisseurinnen sind ja Frauen, die sich so ausdenken, was der Mann da in der Garage tut, und das ist natürlich eine Projektion. Wenn man ganz ehrlich ist, was man sieht, ist, was wir uns vorstellen, wonach wir uns sehen, was wir vielleicht gerne für einen Platz einnehmen wollen, auch in den Gedanken und im Leben und Handeln von so einem Mann. Und insofern wird er ja auch auf so einer übergeordneten Ebene von uns verschlungen. Ich kann mir eine Kultur vorstellen, in der die Oper in einer ähnlichen Weise verschwindet wie eine ganze Reihe anderer Formen. Ich glaube, dass sie vielleicht noch dieses Jahrhundert überleben wird. Das nächste kaum mehr. Sagte Theodor W. Adorno, Philosoph und Musikwissenschaftler, 1968 in einem Spiegel-Interview. Fast 5 Jahrzehnte später spitzt der Soziologe Dirk Becker dieses Diktum noch zu. Die Zukunft der Oper muss mit der Möglichkeit der Abschaffung der Oper rechnen. Sonst gibt es keine Zukunft der Oper. Die Landesbühnen Sachsen sind ein Mehrspartentheater im Dresdner Vorort Radebeul. Der Ort ist vor allem als Heimat des meistgelesenen deutschen Autors Karl May bekannt. Dass an dem kleinen Haus für gerade 400 Besucher ganz große Oper gepflegt wird, hat Tradition. Als nach dem Krieg Dresden komplett zerstört war, entstanden hier im Saal einer Ausflugsgaststätte die ersten Opernproduktionen. Wie in der Berliner Staatsoper steht auch in Radebeul die Premiere einer Oper von Giacomo Puccini bevor. Nicht der Politkrimi Tosca, sondern die heiterste Oper des Italieners, der Einakter Gianni Schicchi. Gesungen wird auf Deutsch, so Intendant Manuel Schöbel, der sich bekennt zu einer Tradition des erzählenden Musiktheaters, was sich dem Inhalt der Botschaft, der Interpretation der Wirklichkeit verpflichtet sieht. Und davon will auch ich nicht abrücken, weil da komme ich her. Ich bin ja mit meinem Studium Theaterwissenschaft ein Brechtianer und demzufolge da ganz sozusagen in der Tradition und in der Linie begriffen. Für mich ist die Wahl der Sprache dann am Ende aber keine Frage der Religion und es muss immer genauso entschieden sein, sondern am Ende können wir bei jedem Werk neu prüfen und es kann sein, dass der eine Verdi, der Maskenball, richtig in Deutsch ist und dass man den anderen, den Don Carlo, dann in Italienisch macht. Das hängt stark von der Interpretation, vom Werk, vom konzeptionellen Ansatz ab. Das Besondere des Abends in Radebeul ist die Kombination zweier Einakter. Im ersten Teil spielt man eine unbekannte Oper von Ruggiero Leoncavallo. Es ist die Geschichte von König Ödipus, der zu der Erkenntnis gelangen muss, Mörder seines Vaters und Gatte seiner Mutter geworden zu sein. Die Sache endet bekanntlich schrecklich. Die Mutter erhängt sich, Ödipus sticht sich selbst die Augen aus und verbringt den Rest seiner Tage als blinder Bettler. Holger Potocki widersteht einer vordergründigen Aktualisierung des Stoffs. Gerade im Musiktheater sind viele Phasen gewesen in den letzten Jahrzehnten, die Haltung eingefordert haben, die eine musikalische Haltung eingefordert haben, die eine soziale Haltung eingefordert haben. Ich glaube, dass das alles sehr richtige und sehr gesunde Phasen waren. aber dass sie oft auch die Gefahr hatten, dass aus einer Haltung eine Attitüde wird. Ich habe auch Phasen gehabt, wo ich das Gefühl hatte, ich muss das in so und so eine Ästhetik setzen, um dem Zeitgeist zu entsprechen, um irgendwie überhaupt feuilletonfähig zu sein, oder? Also ich glaube auch, man muss sich da unbedingt von verabschieden. Ich glaube, auch da sollte man wirklich gucken, dass man vom Stück ausgeht, dass man sich Gedanken über das Stück macht und sagt, wie kann ich das am besten erzählen, was mir da aufscheint, was ich da spannend finde. Und von da aus wirklich losgehen und sagen, ich suche mir Ort und Zeit aus, um mir eine möglichst dichte Erzählung zu ermöglichen. Davon bin ich absolut überzeugt. Ich bin nach wie vor überhaupt nicht der Meinung, dass eine Jeans und ein T-Shirt allein eine Inszenierung modern macht. Im zweiten Teil des Abends, dem Einakter von Puccini, greift der Regisseur die Grundidee des ersten Stückes auf und macht sich gleichzeitig die Notwendigkeit der Besetzung durch das hauseigene Ensemble zunutze. Denn Ödipus und Skiki werden von demselben Sänger dargestellt. Skiki ist in seiner florentinischen Oberschichtfamilie ein Außenseiter. Er gilt als bauernschlauer Tagedieb, dessen Gewitztheit die verlogene Familie der Erbschleicher für eine Testamentsfälschung nutzen will. Und er hat eine heiratsfähige Tochter, die mit ihm auftritt. Potocki lässt auch Skiki als Blinden auftreten. Das verleiht dem gesamten Abend eine besondere, humane Note. Denn auch nach der schlimmsten Katastrophe, wie sie Ödipus zu erleiden hatte, scheint die Chance auf ein sinnvolles Leben noch möglich zu sein. Ich fand den ganzen Abend sehr spannend, also vor allem auch die Kombination dieser Ödipus-Tragödie und dann die wunderbar gespielte Chinese-Kiki-Komödie, also sehr beeindruckend. Das zweite Stück fand ich sehr schön. Das erste war ein bisschen schwer, das war, weil man das Stück eben halt auch nie gekannt hat. Man hat es zwar gelesen, aber das zweite Stück war realistisch für mich sehr gut. Wirklich schön, gut gemacht. Die haben prima gespielt im ersten und auch im zweiten Teil, fand ich ganz toll. Wir gehen in Berlin meistens zur Oper. Wir sind hier nur besuchsweise. Wir sind nicht mehr so sehr begeistert in Berlin. Die Inszenierungen, die sind alle ein bisschen zu sehr abgehoben. Ja, also ich mag es lieber ein bisschen realistischer. Ist ja auch modern hier gewesen, aber trotzdem ist es irgendwie spielerisch schöner. Ich habe nichts gegen modern, aber es muss zum Thema passen. Und es muss nicht aufgesetzt sein. Es muss was rüberkommen, man muss was fühlen. Man muss lachen und weinen innerlich, finde ich, wenn man in die Oper geht. Und was wir in Berlin sehen, da gucken wir dazu, aber wir fühlen nicht mit. Auf einer Tagung in Berlin streiten Kunst- und Kulturwissenschaftler, Künstler und Komponisten, Theaterleiter und Regisseure darum, wie die Oper der Zukunft aussehen könnte. Der Soziologe Dirk Becker vergleicht die aktuellen Bemühungen um die Oper mit der Implantierung eines Herzschrittmachers. Das hören Sie, das sehen Sie, das erleben Sie, dass da irgendetwas am Leben gehalten wird, ja, wo der Geist noch lebendig und der Körper vielleicht schwach geworden ist, deswegen der Herzschrittmacher. Ja. Aber was in dieser Schwäche, die es gegenwärtig an den Tag legt, eine extrem starke Aussage über die Konstitution von Kunst in der Gesellschaft macht, die Sie nicht verstehen. Sie verstehen diese Aussage nicht. Und genau das macht Oper interessant. Der Opernbesuch als Konfrontation mit dem vergangenen Fremden, bei dem gerade das Nichtverstehen zu interessierter Beschäftigung anregen soll? Der junge Komponist Klaus Lang wendet sich vehement gegen ein solches Systemoper. Ich habe immer gedacht, es ist seltsam, dass das, was jetzt hier verhandelt wird, dass das so wenig mit mir zu tun hat, weder als Person noch als Komponist. Und man nimmt irgendwie einen winzigen kleinen Zeitraum der Geschichte, nämlich zwischen 1800 und 1900, und sagt, das ist die Oper. Und da liegen jetzt diese 30 Mumien herum, die seit 100 Jahren mumifiziert waren. Und dann kommen die Regisseure, die spritzen dann ihr Botox oder Formalin rein und dann zappelt die Mumie wieder ein bisschen. Und das ist Oper. Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heiß auf Sassa. Durch die Wälder, durch die Augen. In Wirklichkeit geht es ja eigentlich in diesem ganzen Opernbetrieb nur darum, diesen Status quo des 19. Jahrhunderts aufrechtzuerhalten. Echendorma. mag ich nicht die Qualen. Benedikt von Peter, 2015 Hausregisseur am Theater in Bremen, verteidigt das Kernrepertoire. Wir haben eine spezielle Aufgabenstellung, ähnlich wie in Hollywood. Es gibt sozusagen Blockbuster tatsächlich. Es gibt Riesenhäuser, es gibt sozusagen etwas wie Mehrheitsfähigkeit. Also wenn wir ein Theater zu bespielen hätten von 100 Leuten, dann wäre das anders. Oder wenn man im Off wäre. Aber das ist tatsächlich die Aufgabenstellung, der man sich stellt. Neue Werke des Musiktheaters werden vom traditionsorientierten Opernpublikum meist sehr reserviert aufgenommen. Sie gelten als Gift für die Kasse. Das lang Vertraute steht weit höher im Kurs. Obwohl oder gerade weil es in einer fremd gewordenen Welt spielt. Die auch dem allgemeinen Publikumsinteresse verpflichteten Theaterleiter haben lange versucht, das Altbekannte wenigstens in neuem Gewand zu präsentieren. Doch seit den 70er Jahren, als aktualisierende Inszenierungen und psychologisch realistische Deutungen auch in den Stadttheatern Einzug hielten, hat das Publikum sich daran gewöhnt und zunehmend satt gesehen. Die Hauptprobleme sind teilweise wirklich Bebilderung, Verortung, Aktualisierung, also sozusagen auch das mit dem Blut, dass jemand rumrennt und der Krieg, aber wir haben alle keinen Krieg erlebt. Und zweitens eben genau diese Themen, dass sozusagen die Oper, die großen Häuser und auch sozusagen viele, viele Intendanten immer noch in politisch-soziologischen Kontexten denken und eben nicht anfangen mit spekulativem Realismus drüber nachzudenken oder Psychoanalyse mal ein bisschen mit hineinzudenken oder sozusagen privatere Formen der Stoffentdeckung sozusagen unterstützt, weil sie ist auch gar nicht, sie sind im anderen Jahrhundert aufgewachsen. Also es gibt sozusagen bestimmte Dinge, die sich inhaltlich nicht transportieren an unsere Generation oder an mich persönlich, weil ich einfach so denke, ja, was erzählst du mir da von Krieg und da fährt ein Panzer über die Bühne. Ich habe den nie erlebt und was soll das, also was soll mir der Stoff? Ein Psychothriller mit tödlichem Ausgang, ein Blockbuster mit Splatter-Qualitäten steht auch am Stadttheater in Bielefeld auf dem Spielplan. Wie in der Berliner Staatsoper, wie in den sächsischen Landesbühnen ist er von Maestro Puccini. Und Nadja Loschki, die junge Regisseurin, hat sich gefreut. Als es hieß Puccini, dachte ich, ach toll, der erste Puccini. Und dann habe ich mich angefangen, mit dem Stück auseinanderzusetzen, das ich eben bisher nur kannte aus der Situation als Kind, dass man mitgeht und guckt, die ganze Verwandtschaft weiblicherseits heult Rotz und Wasser und irgendeine Dame im weißen Gewand rammt sich einen Säbel unter den linken Arm und tut so, als ob sie stirbt. Also das war so mein Bild, das ich davon hatte. Ich habe es auch ansonsten nicht oft auf der Bühne gesehen, muss ich sagen. Und wenn, dann meistens schlecht. Madame Butterfly gilt vielen Regisseuren als die schwierigste aller Opern des Italieners. Denn die Geschichte vom Fräulein Schmetterling, wie sie in alten Übersetzungen gerne genannt wurde, ist in traditioneller Lesart meist als verkitschtes Japan-Melodram zu erleben. Oder in aktualisierter Umsetzung als Kritik an Sextourismus und Kinderprostitution. Ich habe dann, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, erstmal gedacht, oha, das ist aber ganz schön schwierig, sich da reinzuarbeiten. Und zwar, weil ich schnell an den Punkt gekommen bin, dass ich dachte, also das, was Puccini da beschreibt, der versucht ja, oder er sagt ja erstmal, ich gebe ein Nagasaki meiner Zeit wieder, aber es geht überhaupt nicht darum, dass er ein Bild von einem Land kreiert, das eine Genauigkeit hat, eine historische oder ein Gesellschaftsporträt entwirft oder so, sondern es ist so ein bisschen exotisches Kolorit und man hat das Gefühl, da wird so eine Art Fantasie-Japan eigentlich, das sich eben aus seinem Hintergrund gespeist hat, entworfen. Und das war für mich am Anfang ganz schwierig, weil ich dachte, was macht man denn jetzt damit? Also, und mich hat es eben sehr schnell, war mir klar, dass es mich überhaupt nicht interessiert, jetzt ein Gesellschaftsbild der damaligen Zeit oder von mir aus, dann sucht man nach Übersetzungen und denkt, ja, geht man jetzt irgendwo, sagt man, wo findet denn im asiatischen Bereich Sextourismus statt? Und der Schritt dann hin dazu zu sagen, das, was die Musik da eigentlich tut, ist auf Basis eines exotischen Bodens eigentlich Seelenräume zu öffnen und auch sehr, wenn man genau hinhört und auch die Partitur genau analysiert, teilweise ein sehr kontroverses und widersprüchliches Bild einer Frau zu zeichnen, mit sehr vielen Sprüngen und Brüchen. Und das hat mich dann plötzlich angefangen, wahnsinnig zu interessieren. Und dann war die Frage da, wie geht man denn jetzt damit um? Kann man das überhaupt mit einer Figur auf der Bühne zeigen? Und kann man quasi diese Diskrepanzen und diese Spannweite mit einer einzelnen Darstellerin quasi voll ausloten. Und daraus entstand eigentlich diese Idee zu sagen, man setzt sich quasi mit zwei Figuren auseinander und schafft eine Figur, die in den Dialog und auch in den Konflikt mit sich selbst und mit der eigenen Erinnerung geht. Und darüber kann man immer wieder quasi aus der Geschichte rausspringen, kann neu darauf gucken, kann anderen Blickwinkel einnehmen und kann damit immer wieder das Pathos und den Kitsch, das ist ja immer so die Gefahr bei Puccini, die Gefahr des Zuckergusses eigentlich so, und kann das damit unterlaufen und dann an anderen Stellen wieder befeuern und trotzdem eben in die Fülle der Emotionalität reingehen. Weil das braucht es, glaube ich, schon. Man kann nicht sagen, wir machen Puccini, aber ohne Emotionen. Das geht nicht. In Bielefeld erlebt, betrachtet, erinnert oder träumt Butterfly, eine koreanische Sängerin in den 30ern, ihre eigene Geschichte. Die einer heranwachsenden Frau. Ihr alter Ego wird dargestellt von einer stumm agierenden und wesentlich jüngeren Schauspielerin mit ebenfalls koreanischer Herkunft. Alles an diesem konzeptionellen Einfall unterstützt die Glaubwürdigkeit der Geschichte. Der Altersunterschied der Darstellerin, ihr körperlicher Unterschied, die Schauspielerin ist zierlich, sie wirkt zerbrechlich im Vergleich zur Sängerin, geben dem präzis gearbeiteten Spiel eine beklemmende Atmosphäre von Wahrhaftigkeit. Selbst die vollkommene Stummheit der jungen Butterfly ist erlebbar als Scheu einer 15-Jährigen vor dem amerikanischen Marineoffizier. So changiert der Abend ständig zwischen erträumter und realer Welt, zwischen gestern und heute, zwischen ersehnter Zärtlichkeit und gewalttätig männlichem Zugriff. Es entsteht ein Theater der psychischen Zwischenwelten. Dabei entfaltet Musik ihre höchste Energie. Es entsteht Oper im besten, selten erlebbaren Sinne. Ein abgründiges, scharfkantiges Psychodrama zwischen Wahn und Wirklichkeit. Ebenso analytisch wie emotional. Ein Seelendrama von Wucht und Konsequenz. Sehr gut, sehr gut. Das hatte ich nie gedacht. Dass für mich war, ich habe das schon so oft gesehen, die Butterfly. Aber so, ich hatte gedacht, wenn das auch so kitschig ist, wie es manchmal in anderen Opernhäusern, dann gehe ich in der Pause. Aber dieses ist ja sensationell. Unglaublich. Sehr berührend. Ich bin eigentlich sprachlos. Ja, ich habe noch nie so eine schöne Inszenierung gesehen. Loschki sorgt für große Ruhe und Gelassenheit und lässt dadurch jede Situation ungeheuer einprägsam werden. Unglaublich dichte, in ihrer Konsequenz fast schon unheimliche Butterfly. Ich fand die Inszenierung atemberaubend, die Spannung bis zum Schluss gehalten, fantastische Aufführung, ja, einfach großartig. Ich glaube, das ist das Tollste, was ich je in meinem Leben an Inszenierung gesehen habe. Also ich bin völlig sprachlos. So viel Tiefe in jedem Detail. Mehr Oper geht nicht. So äußert sich ein begeistertes Publikum, schreiben die regionalen Zeitungen. Die Feuilletonisten der großen Blätter, Kritiker der Rundfunkhäuser oder der Fachzeitschrift Opernwelt sind nicht vor Ort. Kreativität muss abgeschafft werden. Wir müssen wieder instinktiv werden. Wir müssen nicht identisch sein mit uns, sondern Masken tragen. Seit langem verstehen sich viele Opernregisseure nicht mehr nur als Organisatoren des szenischen Ablaufs, als bloße Handwerker im Dienst von Stück, Darstellern, Theater und Publikum. Der Regisseur ist in seinem Selbstverständnis längst zum Vollblutkünstler geworden. Der Anspruch? Möglichst nie zuvor Gesehenes auf die Bühnenbretter zu bringen. Also schöpferisch zu sein. Das ihn beauftragende Theater bemüht sich, ihm diesen Freiraum zu ermöglichen. oder es engagiert gleich einen echten Künstler. Einen wie Jonathan Mese. Der international bekannte Maler und Performer bringt sich in die Diskussion des Berliner Symposiums ein. Er fordert die Totalherrschaft der Kunst, auch auf der Bühne. In der Kunst bin ich aufdringlich, weil ich sage, haut ab, ja, geht nach Hause, spielt, ja, belästigt mich nicht, lasst mich in Ruhe. Das ist Kunst. Distanzschaffungsmaßnahme ist Kunst. Auf Distanz gehen zu dem, was nicht Kunst ist. Und Oper ist nicht politisch, sondern stärker als Politik. Das ist wichtig zu wissen. Kunst ist nicht politisch, sondern stärker als Politik. Deshalb muss ja auch Kunst an die Macht. Wir brauchen keinen Authentizitätsfanatismus. Wir brauchen auch keine Identifikation und auch keine Kreativität. Kreativität ist viel zu langsam. Wenn ich in Gefahr bin, muss ich instinktiv handeln, nicht kreativ. Das Innere der Operngarage in Pankow ähnelt einem der Kunsträume Meses. Ein scheinbares Chaos von Werkzeugen und Musikinstrumenten, links der alte Mercedes, an den Wänden Plastikfolien, eine Stativleinwand für Projektionen, ein dickes Knäuel Schiffstaue auf dem Fußboden, von der Decke baumelt ein ausgebauter Motor, aus ihm tropft Öl. Wie der Kelch mit dem Blut Christi in Wagners Parsival fängt hier eine Plastikschüssel den schwarzen Lebenssaft des kultisch verehrten und todkranken Autos auf. Und tatsächlich lassen die Regisseurinnen Parsival vom Band erklingen. Der Schauspieler spricht dazu. Parsival! Blüte dich, Maschinensohr! Er ist böse. Ja, und er will, dass du auch böse wirst. Er ist sehr, sehr böse. Parsival im Garagenhof? Die Oper als kultureller Steinbruch, aus dem man sich herausklaubt, was gerade passt? Das Spiel Die Herzen des Oktopus bewegt sich ständig auf einer Grenze zwischen Ernst und Slapstick, Passion und Comedy, Inszenierung und Improvisation. Julia Lewowski und Co-Regisseurin Franziska Kronfort suchen das Handwerk der Regie mit einem verwegenen dramaturgischen Denken und einem Theaterverständnis in der Nachfolge Christoph Schlingensiefs zu verbinden. Also das Stück ist in 5 Kapitel gegliedert, die jeweils für sich funktionieren. Also man kann sie einzeln anschauen, aber die ergeben alle zusammen eine große Geschichte, nämlich über ein Ritual von einem Mann und seinem Auto. Und eigentlich ist das Ganze eine große Abschiednahme und eine Zeremonie für so ein verunglücktes, wunderschönes Auto, einen alten silbernen Mercedes aus den 90er Jahren. Es hängt ja in dem Raum ein Motor und der Motor ist ja gewissermaßen das Herz eines Autos und es geht ganz doll um den Austausch Herz des Menschen, Herz des Autos, inwiefern verschmilzt der Mensch mit dem Auto und wie kann der eine über das andere erzählt werden. Ja, hier ist ein Oktopus und wie wir ja alle wissen, der Oktopus hat 3 Herzen, für jedes Glied 1 und darum sind wir hier. Um zu verteidigen, dass wir unser eigenes Herz nicht aufteilen wollen in der Liebe, nicht zerstückeln, sondern dass wir ganz viele Herzen ansammeln im Laufe des Lebens, ja? Ganz viele, weil da reicht nicht eins. Und das ist das Herz. Packen wir mal aus. Die Akteure beginnen die Operation am Motor, dem Herzen des Automobils. Was wie ein Doktorspiel von Kindern anfing, entwickelt sich zum dramatischen Kampf um das Überleben des Patienten. Thank you. selig im Glauben, selig in Liebe. Hier gilt's der Kunst. Ja, das ist der Spruch und der gilt auch. Und speziell, dass ich eingeladen wurde, ist ein gutes Zeichen, weil ich eben kulturlos bin. Jonathan Mese, 2013 auf dem Berliner Symposium über Opernregie. Offenbar berauscht von seiner Berufung als Parsifal-Regisseur in Bayreuth 2016. Ich finde das großartig. Also mit Kultur hat das überhaupt nichts zu tun. Das sind alles Liebende. Die lieben das, was sie tun. Dieser Ort ist so voller Liebe, das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, jeder Sitz ist voll Liebe. Jede Strebe in dem Haus ist voll Liebe. Alles ist Liebe, totale Kunst. Ja, und da muss man sich einfach nur hingeben. Es geht ja um Leidenschaft und Hingabe. Ja, und das ist der einzige Ort, wo überhaupt noch was passiert. Ja, und das merken die Leute auch und da sind sie sauer, dass ich das bekommen habe, ohne zu schleimen. Kannte die gar nicht. Die haben mich gefragt, ich habe mich nicht beworben. Man bewirbt sich nicht in der Kunst, ihr Mickrigen. Ja, das tut man nicht. Ja, das macht man in der Kultur und dann wird man wegkultiviert. Ja, und das passiert eben in Bayreuth nicht, das ist ein Machtzentrum. Ja, da gilt's nicht der Politik. Die Politik hat keine Chance, da werden alle zu Kindern. Selbst Adolf Hitler wurde zum Kind in Bayreuth. Also ich glaube... So gut, es ist nie gut genug. Nein, Mann. Darüber reden wir. Merkel ist zum Kind geworden. Alle Politiker werden entpolitisiert in Bayreuth. Das ist so. Das ist ein Kraftzentrum. Ja. Das ist wie ein Zoo. Im Pankower Garagenprojekt ist die Notoperation am offenen Motor, am offenen Herzen des Oktopus, endgültig misslungen. Die Darstellerinnen setzen ihre Operationsgasmasken ab. Traurigkeit beherrscht die Szene. Es folgt eine der ältesten Arien der Operngeschichte. Claudio Monteverdis verzweifelte Klage der vom Geliebten verlassenen, des Lebens müde gewordenen Ariadne. Am Ende der Opernperformance findet eine Begräbnisfeier statt. Die Premierenzuschauer sitzen in der Garage beim Abendmahl dabei. Rituell betrauern Spieler und Publikum das verstorbene Auto. Was vor einigen Monaten noch persönlicher Besitz einer Regisseurin war, ein Geschenk ihres Vaters, ist mutiert zu einem theatralisch-kultischen Gegenstand. Ein heiliges Requisit wird verabschiedet. Der Gedanke, Oper jenseits von Film- und Fernsehrealismus weit entfernt vom Theater der Identifikation zu betrachten und sie ihrer Herkunft aus dem Maskenspiel, dem Religiösen, dem Kultischen wieder anzunähern, taucht in neueren Diskussionen immer wieder auf. Der Schriftsteller und Kulturwissenschaftler Navid Kermani geht auf dem Berliner Symposium noch einen Schritt weiter. Wenn man sich die Themen der Wagnerischen Oper oder auch viele andere Opern anschaut, sind das ja in vielen Fällen, bei Wagner am allermeisten, ja dezidiert religiöse Stoffe. Es geht, im Kern geht es um Religion. um das Heilige, um Gott, um Erlösung und all das. Und was mir aufgefallen ist, jedenfalls in allen Inszenierungen, die ich gesehen habe, ist, dass eigentlich unabhängig von Gelingen oder Misslingen der einzelnen Aufführungen, sich sämtliche Aufführungen vor dieser religiösen Thematik ziemlich stark weggeduckt haben. Bis in die moderne Zeit hinein hatten ja Gesellschaften meistens durch die Religion Möglichkeiten oder Mechanismen, mit denen eine Gesellschaft aus sich selbst herausgetreten ist. Man kann es heute noch in den orthodoxen Ländern beobachten, etwa in der orthodoxen Messe, dass da jeden Tag 5-6 Stunden, egal ob da jemand hingeht oder nicht, man eine bestimmte Inszenierung aufführt, um des Aufführens Willens. Und es wird gar kein Publikum gesucht, es wird einfach gemacht, weil es ist genau dieses Reich der Zweckfreiheit. Und das war etwas, was in vormodernen Gesellschaften institutionell eingebaut war, meistens durch Religion. In der Moderne hat das ja in vielen Fällen die Kunst übernommen. Oper als Ersatz für kultische Handlung, Ersatz für kollektives religiöses Erleben? Vielleicht ist es das, was Richard Wagner einst als Opernrevolution in Bayreuth anstrebte. Die künstlerische Leitung des Grünen Hügels schien jedenfalls von Jonathan Meses Radikalität beeindruckt, als sie ihn mit der Inszenierung des Parsifal beauftragte, um diesen Auftrag wieder zurückzuziehen. Aufgrund erheblicher Finanzierungsprobleme hinsichtlich der bühnenbildnerischen und kostümlichen Gesamtausstattung hat die Leitung der Bayreuther Festspiele GmbH in Abstimmung mit den Gesellschaftern entschieden, sich von Jonathan Meese zu trennen. Zu aufwendig? Zu teuer? Oder fürchtet man vielleicht doch das Enfant terrible, den Bürgerschreck, den gehypten Kunstclown, den Fantasiediktator der Kunst? Der Meister jedenfalls ist enttäuscht und seine Liebe zu Bayreuth schnell erkaltet. Das ist der letzte Dreck! Und die müssen sich selbst bezichtigen und denunzieren. Sie müssen sich bei Richard Wagner entschuldigen für dieses miese, intrigante Spiel. Das ist gar kein Spiel, was sie mehr spielen. Das ist nur noch Machterhalt des optimiertesten Mittelmaßes. Das ist die Speerspitze, die Kaderschule der Weltsekte der Demokratie. Durch das Bayreuther Festspielhaus geht der Vollblutdemokrat ein und aus. Der will nur noch vollgepupst werden. Der will in seinem Schlaf, in seiner Ohnmacht nicht mehr gestört werden. Dieses widerliche Pack. Ich bin wahrscheinlich persona non grata. Aber ist ja egal. Der Parsifal ist von der Bühne, von Bayreuth in die Realität gebracht worden. Was denken Sie, was ich schon für Angebote habe, den Parsifal aufzuführen? Das ist Wahnsinn. Und es werden immer mehr. Katharina Wagner, was haben Sie gemacht? Sie haben das Geilste verhindern wollen und jetzt kriegen Sie den totalen Albtraum. Das ist eine Staatsaffäre, das wird diesen Staat stürzen, Mann. Das ist der Anfang. Die Neuköllner Oper gilt in Berlin als viertes Opernhaus. Seit mehr als 25 Jahren bemüht man sich um ein Crossover-Prinzip, bei dem immer wieder Genregrenzen durchbrochen werden. Ob große Oper in schräger Sichtweise, unbekannte Operette, ein neu geschriebenes Musical oder eine Soap-Opera. Nur dass gesungen und gespielt werden soll, ist verbindlicher Konsens. Macbeth nach Verdi steht auf dem Plakat und verantwortlich sind Julia Lewowski und Franziska Kronfurt, die Garagenperformer. Die kleine Studiobühne fasst 60 Zuschauer, es agieren 5 Personen. Ein Bariton als Macbeth, eine dramatische Sopranistin als Lady Macbeth. Auch die Co-Regisseurin ist besetzt, sie spielt wechselnde Rollen und singt. In die Szene integriert eine Musikerin und ein Musiker an Klavier, Orgel, Akkordeon und Glockenspiel. Das Budget ist schmal, es zwingt zum Experiment. An der Bühnenwand ein plakatwandgroßes Foto. Bill Clinton mit Hillary, offenbar in Wahlsieger-Sektlaune. Ein Zeichen für Macht und Lust, für Machtlust. Darüber hinaus gibt es zunächst nichts Aktualisierendes. Die Inszenierung, die sich grob an den Ablauf der Macbeth-Geschichte hält, spielt vor allem mit dem Kanon theatralischer Formen. Immer wieder changiert das Stück zwischen Splatter und Comedy, psychologisch genau miteinander spielen und falschem Pathos. Ich bin Opernfan und gehe sonst in die klassische Oper, also deutsche Oper oder die Staatsoper. Und das war ganz anders, als ich erwartet hatte. Ich finde es zwiespältig. Ich fand etwas Schülertheater. Also jetzt im Moment, ich denke darüber nach und bin dann vielleicht ein bisschen gerechter. Okay. Aber mein erstes Gefühl war, dass ich mich hier langweilt habe und dass ich das teilweise ärgerlich finde, auch dann noch mit dieser albernen Verquickung an einer völlig unpassenden Stelle mit der Ukraine. Die Stelle mit der Ukraine spaltet die Lager. Denn mitten im Stück erscheint plötzlich eine Videoprojektion. Die Verwandten der Regisseurin sitzen in ihrem Wohnzimmer und sprechen ins Telefon über die sehr praktischen Probleme von Menschen im Kriegsalltag. Aufmerksame oder der Verdischen Oper kundige Besucher brachten diese Szene mit der darauf folgenden musikalischen Nummer zusammen. Der Chor aus dem vierten Akt der Oper Macbeth, Patria Oppressa, unterdrückte Heimat, ist bei Verdi ein Chor schottischer Kriegsflüchtlinge. Es sind keine Hexen, keine Adligen, keine Soldaten, die hier singen, es ist das Volk. Finde ich gut, dass man es macht einfach. Also es ist ja immer wichtig, auch irgendwie, was will man damit sagen. Also mit so einem alten Stück irgendwie, was will man damit aber in die Gegenwart tragen. Und das auch so für die Menschen ein bisschen zu reflektieren, dass es auch immer noch ein Gegenwartsbezug ist und diese Blutsucht und das täglich an unseren Händen eigentlich noch Blut klebt. Es gibt schwache Momente, es gibt schwächere Passagen, die sich ein bisschen ziehen. Es gibt aber auch ganz klar Momente, die ich super stark finde, wo einfach eine unheimliche Spannung ist, wo was ganz Tolles entsteht, vor allem auch zwischen den Darstellern und wo einfach wirklich eine organische Wahrhaftigkeit zwischen denen ist. Es ist Shakespeare drin, weil wir den lieben. Es ist Verdi drin, das ist die Grundlage erstmal. Es ist auch eine Liebeserklärung immer, dass wenn man ein Stück von den Leuten macht. Wir hassen jetzt nicht die Sachen, die wir machen und zertrümmern sie deshalb, sondern es ist eigentlich eine Verbindung von Elementen, die uns was sagen und die wir zusammen mit dem Theater auf eine neue künstlerische Ebene bringen. Nicht! Das! Nicht! Von vielen Besuchern werden die Intention und die Kraft, die hinter diesem Theater des Suchens stecken, positiv wahrgenommen. Das betrifft auch die Mischung von Sprechen und Singen, von laienhaften und professionellen Stimmen. Ich sag einfach eins, wenn du weißt, was du erzählen willst, dann kannst du das auch mit einer ungebildeten Stimme. Aber wenn du nicht weißt, wenn du schwimmst und inhaltlich irgendwie oder auch klanglich oder was auch immer, dann blockiert das und dann bleibt es total stecken im Hals. Und das macht es aber auch mit Profisängern. Ich lebte für die Kunst, ich lebte für die Liebe. So reflektiert die verzweifelte Tosca in der Staatsoper Berlin. Im Starbetrieb mit weltweit agierenden Solisten, finanziert durch staatliche Subventionen von bis zu 250 Euro pro abendlichem Sitzplatz. Mit Gagen für die Sänger der Hauptpartien, deren jede einzelne weit über dem Gesamtetat der Octopus-Produktion im Garagenhof liegt. Und einem international gehypten Regisseur, dem Letten Alvis Ermanis, der vor der Premiere im September 2014 von sich selber sagt: Ich habe, wenn ich Glück habe, keine Idee. Das ist mein Job. Die Dinge sollen auf jeden Fall bleiben, so wie sie sind. Man darf nicht stören. Mein Traum ist es, der altmodischste Regisseur des 21. Jahrhunderts zu werden. Die nationale Kulturkritik, Presse und Rundfunk sind bei dieser Spielzeiteröffnung in der Hauptstadt natürlich zugegen. Doch diesmal ist man wenig erfreut. Szenisch ist die Aufführung enttäuschend kalt. Womit Alvis Hermanis und seine Solisten die Probenwochen verbracht haben, bleibt ihr Geheimnis. Da passiert wirklich nichts. Das ist unglaublich ermüdend, um nicht zu sagen peinlich anzusehen. Diese Inszenierung ist rausgeworfenes Geld. Das gut situierte Charlottenburger Premierenpublikum kümmert das wenig. Der Beifall ist zwar etwas kürzer als gewöhnlich, aber immer noch deutlich im wohlwollenden Plusbereich. Man will sich die Freude an diesem gesellschaftlichen Ereignis nicht verderben lassen. Man hat viel Geld dafür bezahlt. Und schließlich geht man in die Oper, der Sänger wegen. Vielleicht doch im Garagenhof? Nachdenken über Opernregie. Sie hörten ein Feature von Stefan Zetnik. Es sprachen Gregor Höppner, Sigrid Burkholder, Wolfgang Rüther und Silvia Sistermanns. Ton und Technik Michael Morawitz und Oliver Dannert. Regie Burkhard Reinhardt. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Die Produktion dankt Prof. Dr. Barbara Bayer von der Kunstuniversität Graz für die Bereitstellung von Material des Symposiums Die Zukunft der Oper, Oper andersdenken.